Die südkoreanische Internetzeitung Minjung-Uisori fragte am 16. Dezember einen Leitartikel und kritisierte darin das Blaue Haus. Das ist den Chef des obersten Gerichtshofes und den Chef des Chuncheoner Landesgerichtshofes beabsichtigt hatte. Laut Meldung des südkoreanischen Senders KBS kritisierte der Sprecher der parlamentarischen Fraktion der Gemeinsamen Demokratischen Partei Südkoreas am 18. Dezember auf einer Pressekonferenz den Ministerpräsidenten, der sich wie ein Präsident hinstelle und die ungerechten Politiken zu verfolgen versuche.